غرباء لا إله إلا الله اسمك كان بطرس الله غرباء غرباء غرباء. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. Also das Lob gebührt Allah, der den Islam durch seinen Sieg ehrt, den Schirk durch seine Gewalt erniedrigt, die Kuffar durch seine List lockt. Der, der die Tage des Sieges und der Niederlage abwechselnd bestimmte, jedoch das gute Ende den Gottesfürchtigen gewährt. Und der Frieden und der Segen seien auf denjenigen, durch dessen Schwert Allah den Leuchtturm des Islams erhöhte. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema. Ist eigentlich das Thema, das der Bruder Abu Taymah gewünscht hat. Und wie ihr wisst, ich vertrete heute den Bruder. Ich wollte eigentlich sowieso über das Thema sprechen, weil ich habe einige Sachen gesehen, die mir nicht gefallen haben unter den Brüdern. Und Alhamdulillah, dass der Bruder dieses Thema vorgeschlagen hat. Aber ich spreche auch heute über ein anderes Thema. Also heute sprechen wir inshallah über zwei verschiedene Themen. Das Thema, worüber ich heute sprechen will, ist Akhlaq. Akhlaq, Benehmen, Verhalten. Adab. Okay? Akhlaq. Al-Akhlaq, das Benehmen, ja, ist nicht eine zweitrangige Sache. Es ist nicht eine Sache, die kannst du machen oder nicht. Nein. Al-Akhlaq, das Benehmen, ist eine ganz wichtige Sache im Islam. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Innama bu'ithtu liutammima makarim al-Akhlaq. Ich wurde entsandet, damit ich die guten, das gute Benehmen oder das gute Verhalten vervollständige. Dieser Hadith erklärte Sheikh al-Albani rahimahullah für sahih. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch: Innal rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Er sagt, wa alaikum salam wa rahmatullah, der Mann oder der eine erreicht durch das, sein gutes Benehmen die Stufe des fastenden Betenden, der immer betet in der Nacht. Durch sein gutes Verhalten. Ja? Es ist nicht eine Sache, die ich verhalte mich, wie ich will. Und ich rede vor allem heute über Verhalten gegenüber Muslimen. Vergiss das Verhalten gegenüber Kuffar. Ich rede über Verhalten der Brüder untereinander. Ja? Und ich habe das mehrmals angesprochen, der Bruder, der eine, ja, wenn er beim AMS, bei der Arbeitsagentur ist oder beim Gericht, ist er so klein. So klein ist er. Ja? Seine Stimme hörst du kaum. Aber unter den Brüdern ist er ein Löwe. Nein, wenn du Löwe sein willst, sei dort ein Löwe. Dort! Ja? Pass auf, hinter dir. Nicht, dass es runterfällt. Ach so. Okay. Verstanden? Wenn du Löwe sein willst, barakallahu fik. Wenn du Löwe sein willst, sei dort ein Löwe. Aber unter den Brüdern, schaut, wie Allah Azza wa Jal im Koran die Gläubigen beschreibt, die er liebt und die ihn lieben. Kann man mich noch hören? Okay, Alhamdulillah. Okay, Mikrofon, das ist ein bisschen. Okay. Allah Azza wa Jal sagt: Ja, ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dini, fasawfa ya'ti Allahu biqawm. Allah Azza wa Jal sagt: Oh, ihr, die ihr glaubt, wenn einer von euch abtrünnig wird, dann wird Allah Leute bringen. Was sind das für Leute? Was ist ihre Eigenschaft? Wie kann ich sie erkennen? يحبهم ويحبونه. Das ist erstens einmal ihre erste Eigenschaft. Allah liebt sie und sie lieben Allah. Was bedeutet Allah liebt sie und sie lieben Allah? Wie kann ich sehen, dass Allah jemanden liebt? Wenn Allah jemanden liebt, findest du, dass die Menschen, dass die Muslime ihn lieben. So wie in Hadith, in Allah, إذا أحب عبدا, wenn Allah einen Diener liebt, ruft er Jibril, ja Jibril, إن الله أحب فلان فأحب. Allah Azza wa Jalla, wenn er einen Diener liebt, wenn er einen Sheikh liebt, ja? Wenn er einen Anbetenden liebt, einen Anbeter liebt, wenn er einen Munfiq liebt, sagt er, ruft er zu Jibril, ja Jibril, Allah liebt den und den, so liebe ihn. Dann liebt ihn Jibril. Dann ruft Jibril zu den anderen, Allah liebt den und den, so liebt ihn. Dann lieben sie ihn, dann wird ihm die Annahme in der Erde gegeben. Das heißt, egal wo er hinkommt, die Menschen akzeptieren ihn. Die Menschen, auch wenn sie ihm widersprechen, sie finden an ihm nichts Schlechtes. Oder selten fallen sie ihm an. Ich rede vor allem um der Muslime. Okay? Und deswegen schaut von den Schiuch, die von uns vergangen sind, auch wenn die ganze Welt sie gehasst haben, aber sie haben sie. Überall findest du, dass die Muslime diese Schiuch geliebt haben. Dass diese Schiuch, als sie getötet wurden, Millionen haben geweint. So, das ist ein Anzeichen dafür, dass Allah jemanden liebt. Und sie lieben Allah. Was heißt, sie lieben Allah? Das heißt, Allah kommt bei ihnen an erster Stelle. So wie in dem anderen Vers in Surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und von den Menschen gibt es welche, die Allah gleichgestellte, statt Allah gleichgestellte nehmen, die sie wie Allah lieben. Deswegen ist, durch die Liebe kann man auch Schirk begehen. Deswegen kann man durch die Liebe auch Schirk begehen. Schirk ist was? Unglaube. Unglaube ist auch richtig. Beigesellung ist richtiger. Das heißt, dass ich jemandem ein Recht, was nur Allah alleine zusteht, jemandem anderen gebe. Verstanden? Oder soll ich wiederholen? Ein Recht, das nur Allah alleine zusteht. Gebe ich jemanden anderen, spreche ich jemanden anderen zu. Zum Beispiel, Allah ist der Schöpfer. Wenn ich dann komme und sage, jemand anderer ist der Schöpfer, er hat die Welt ist durch den Urknall und erschaffen worden und, und jemand hat genießt und die Welt ist entstanden, was weiß ich was, dann ist das Schirk. Okay? Allah ist der Gesetzgeber. Allah ist der Gesetzgeber. Das heißt, nur Allah darf bestimmen oder hat das Recht zu bestimmen, was erlaubt und was verboten ist. Okay, was legitim und was nicht legitim ist. Wenn ich aber jetzt herkomme und Parlamente das Recht gebe, Abgeordnete im Parlament das Recht gebe, dass sie Gesetze beschließen dürfen, indem ich sie wähle, dann mache ich was? Dann mache ich Schirk. Und sie stellen sich als Götter dar. Warum? Weil sie nehmen ein Recht Gottes, Allahs, für sich. Sprechen sich das zu. Verstanden? Und Schirk ist die größte Sünde, die es gibt. Schirk ist schlimmer im Islam als Mord. Mord kann Allah vergeben. Schirk nicht. Der Beweis ist was? Ja, Shabab. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm etwas beigesellt, neben ihm stellt und vergibt ihm sonst, wem er will. Inna Shirk la dhulm azim. Inna Shirk la dhulm azim. Wer hat das gesagt? Gut, dass du es angesprochen hast. Luqman al-Hakim alayhi. Barakallahu fiik. Okay? Und rahimahullah. Das heißt, wir sind ein bisschen jetzt vom Thema abgelenkt. Liebe. Ja? Sie lieben Allah. Das heißt, Allah ist bei ihnen an erster Stelle. Keine Frau, keine Kinder, keine Regierung, keine Menschen, keine egal was. Ja? Keine Sachen, Güter, Geld, Autos. Nein, bei ihnen kommt wer an erster Stelle? Allah. Und wenn man Allah liebt, dann muss man ihm folgen. Oder seine Befehle folgen. Und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen. So wie Allah im Koran sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل sagt محمد صلى الله عليه وسلم sprich, wenn ihr Allah tatsächlich liebt, dann folgt mir, dann liebt euch Allah. Verstanden? Deswegen, die erste Eigenschaft von ihnen ist was? Ah, sind sie angeschlafen? Genau, يحبهم ويحبونه. Er liebt sie und sie lieben ihn. Okay, was gibt es noch für Eigenschaften? أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Aywa, hier haben wir die Diagnose der Umma heute. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Demütig gegenüber den Gläubigen, stolz gegenüber den Kuffar, Ungläubigen. Okay? Heute haben wir es leider umgekehrt. Der Muslim ist demütig gegenüber den Kuffar. Vor ein paar Tagen diskutiere ich mit jemandem wegen der Kleidung. Er sagt, ja, Achi, warum verärgerst du sie? Schon wieder fragt mich jemand, warum ich sie verärgere. Ja, Achi, Wallahi, ich verärgere sie gerne. Was willst du von mir? Ich verärgere diese Hunde da draußen gerne. Wenn jemand ein Problem damit hat, dann ist er ein Hund. Und dann verärgere ich ihn gerne. Aus! Fertig! Yani, schaut, subhanallah, schaut euch das an und merkt das einmal. Sie haben nichts dagegen, gegen die ganzen Punks, wie sie herumlaufen, wie sie stinken. Wie mit zerrissenen Kleidung. Rot auf schwarz, auf gelb, auf was weiß ich, und die Haare wie was weiß ich, und drauf gespuckt und drauf uriniert und was weiß ich alles. Dagegen haben sie gar nichts. Eine Nonne, wenn sie auf der Straße gehen oder ein Priester, darüber sagt niemand was. Sogar wenn die ganzen Schwuchteln auf der Straße gehen, darüber redet auch niemand was. Letztes Mal, wo ich in Berlin war, Wallahi, wir stehen, ich und der Bruder Abu Malik in der U-Bahn, Wallahi, zwei Männer stehen da und küssen sich die ganze Zeit, und die Menschen, yani, haben uns angeschaut und haben die gelassen. Versteht ihr? Yani, was ist komischer jetzt? Ich und Abu Malik, mit dieser Kleidung, oder zwei Männer, die sich, yani, Allah, A'udhu Billah, fast aufessen, yani. Und da seht ihr, das ist eigentlich die Feindschaft, der Hass gegen den Islam, den diese Leute schüren. Alles ist für sie normal. Sogar es ist normal für sie, dass du Hunde isst und Kakerlaken. Ja, redet niemand, das ist eine Kultur. Als ich im Gefängnis noch war, habe ich eine Dokumentation gesehen über Roma. Wer weiß, was Roma sind? Zigeuner. Okay? Über Roma. Roma haben ihre Sitten und Bräuche. Okay? Und sie haben eine Dokumentation gebracht über Roma in Deutschland. Und die haben von den Sitten, die sie haben, die Roma, schaut, die Unwissenheit und der Jahl und die Ungerechtigkeit gegenüber der Frau, überall wird sie woanders akzeptiert. Aber über den Islam redet man. Bei ihnen ist es Sitte oder Gesetz, dass in der Hochzeitsnacht die ganze Familie wartet im Wohnzimmer. Dann geht der Mann und die Frau rein im Wohnzimmer. Der Bett ist überzogen mit einem weißen Laken. Okay? Und dann muss er nach 5 Minuten rausgehen und den Laken präsentieren, dass die Frau Jungfrau war. Was gibt es für eine Erniedrigung? Walaikum salam. Was gibt es für eine Erniedrigung? Mehr als das für die Frau. Und es ist sogar wissenschaftlich und medizinisch festgelegt, dass manche Frauen gar nichts oder fast nur Tropfen bluten. Ja? Für sie bedeutet das dann vor der ganzen Familie eine Blamage. Seht ihr? Und dann, das Lustige kommt noch. Das ist gar nicht lustig, aber das Lustige kommt noch. Darüber kommen dann die Wissenschaftler. Die ganzen Hunde kommen dann. Sagen, ja, lass die Roma in Ruhe. Lass die Roma in Ruhe. Das ist bei ihnen Sitte und Brauch. Und das müssen wir akzeptieren und respektieren. Allahu Akbar. Warum wird das bei denen akzeptiert und respektiert? So was Erniedrigendes. Und dann, was ich noch nicht erzählt habe, wenn der Bräutigam um die Hand des Mädchens anhält, dann muss er vor der Familie kommen und sie verhandeln. Wallahi, sie verhandeln wie auf dem Marktplatz. Ich gebe dir 2 Schafe und 2 Kühe und 1000 Euro. Er sagt ihm, nein, 2000. Okay, mach mal 1300. Nein, machen. Wallahi, sie machen das. Ja? Und dann kommt das Geld auf den Tisch, dann darf er die Frau anfassen. Hat die Frau verkauft, ja. Verstehst du? Richtig so. Und wie viele Kühe und wie viel Gold? Gold ist bei Zigeuner. Gold, nicht Kühe. Ja? Und das und das und das. Darüber redet niemand. Das ist ein Brauch und eine Kultur, die man respektieren muss, sagen alle Hunde. Aber wenn eine Frau sich bedeckt, في الله عز وجل. Ist das auf einmal Unterdrückung und darüber, dagegen müssen wir was machen und Gesetze werden erlassen, ja? Gesetze, die wallahi, wie ich immer sage, nicht einmal als Klopapier tauglich sind. Ja? Wahrscheinlich bekäme man davon Entzündung. Ja, ja, das ist Schirk-Entzündung. Das ist eine sehr gefährliche Entzündung. Auf jeden Fall beschließen Sie Ihren Müll, ja, damit Sie verhindern, in Frankreich und Belgien, dass eine Frau sich bedeckt. Gesetze werden beschlossen, als gäbe es in Frankreich und Belgien keine anderen Probleme. Ja? Und dann beschließen diese Hunde ein anderes Gesetz, wo sie sagen, es ist verboten, auf der Straße zu beten. Mach, was du willst auf der Straße. Mach Sinn auf der Straße. Niemand sagt dir was, aber bete nicht. Das ist gefährlich. Versteht ihr jetzt? Seht ihr diese Feindschaft und der Hass gegen uns bei uns? Ja? Und deswegen, ein Muslim ist demütig gegenüber seinen Brüdern, stolz über die Kuffar. Okay? Das ist das von den Akhlaq der Muslimin. Aber nicht wartest du bei deinem Bruder auf jeden kleinen Fehler. Wenn dein Bruder nur Schiff anschaut, was schaust du jetzt? Ja? Oder die sagen nicht erst, was schaust du, Achi? Okay, Achi ist immer dabei. Ja? Obwohl Achi eigentlich ein Zeichen von Barmherzigkeit ist. Aber bei uns ist es leider nur mehr ein Wort geworden. Achi, Achi, Achi, Achi. Ja? Und er macht Riba und sagt, der Achi macht das und das. Allahu Akbar. Ja? Riba, versteht ihr Riba? Wenn du was hin verstehst, musst du sofort. Okay? Riba ist üble Nachrede. Achso, Riba. Riba, Riba. Ich dachte Riba. Nicht Riba. Riba. Üble Nachrede. Es gibt zwei Arten von üble Nachrede. Es gibt üble Nachrede und Verleumdung. Üble Nachrede, Riba und Namima. Riba ist, wenn du über deinen Bruder was sagst, was in ihm ist. Das ist eine Sache, die er wirklich hat, eine schlechte Sache, aber du erzählst es und er will es nicht, dass du es erzählst. Mhm. Dann ist es Riba. Okay? Namima, Verleumdung, ist, wenn du sogar noch dazu über ihn lügst. Okay? Du erzählst etwas, das er nie gemacht hat. Okay? Die Brüder betreiben Riba. Ha? Namima. Ha? Wie die Löwen und wie die Geier übereinander. Nein, das ist nicht die Akhlaq eines Muslims. Die Akhlaq eines Muslims ist, die Sahaba, ja, schaut dieses kleine Beispiel an. Ja, ich glaube von Ikrimah ibn Abi Jahl und ein anderer Sahabi, sie haben gekämpft. Sie wurden verletzt. Und sie liegen beide im Sterben. Okay? Liegen beide im Sterben. Sie verlangen Wasser. Sie bringen den einen Wasser, er schaut so und sieht, dass sein Bruder auch Durst hat. Sagt, gib meinem Bruder zuerst. Schaut. Dann gehen sie zu den anderen. Er schaut, sagt, nein, gib's meinem Bruder zuerst. Sie kehren zu dem ersten zurück, er war schon tot, gehen zu dem zweiten, er war schon tot. Das ist Brüderlichkeit. Brüderlichkeit ist wie in Tschetschenien. Unsere Brüder, möge Allah sie siegen lassen, Amen, gegen die Kuffar und die Russen dort, ja, als sie sich von Grozny zurückgezogen haben, manche Brüder, da gab es eine Brücke, die war voll mit Minen. Ja, manche Brüder, für ihre Brüder haben diese Brücke mit ihrem ganzen Körper durchwühlt sozusagen, damit die Minen in sie explodieren, nicht in ihre Brüder. Die Brüder haben sich fast geschlagen, nicht wer zuerst geht, nein, wer bleiben darf. Er sagt, ich gehe. Er sagt, nein, ich gehe. Und die haben sich fast deswegen geschlagen, weil jeder sich für seinen Bruder opfern wollte. Das ist Brüderlichkeit. Brüderlichkeit ist, ein Bruder ist, wallahi, das habe ich gesehen, aber leider nicht hier. Er ist. Und er sieht seinen Bruder, ja, wollte das. Er nimmt es aus und gibt es ihm. Das ist Brüderlichkeit. Ja? Hier würden wir das ekelhaft finden. Aber schaut, wie weit die Brüderlichkeit geht. Er ist dein Bruder. Er ist dein Bruder. Sei barmherzig mit ihm. Er ist enger zu dir. Er ist enger zu dir als dein Blut, als dein eigener Bruder. Okay? Das ist das, was wichtig, was viele Leute heute nicht verstehen. Okay? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Von den meisten Sachen, die Menschen ins Paradies bringen, natürlich, wenn sie Muslime sind, ist Allah, Gottesfurcht, die Furcht gegenüber Allah, und Husnul Khuluq, und das schöne Benehmen. Okay? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, inna aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa. Diejenigen von euch, die am nähersten zu mir sitzen, yawm al-qiyamah, sind die besten, die von euch, die am besten, die schönsten Benehmen haben. Okay? Und von Anas radiallahu, dieser Hadith wurde, der erste Hadith wurde von Ahmad überliefert, der zweite von At-Tirmidhi und Al-Hakim und der dritte von Ahmad At-Tirmidhi und Ibn Hibban. Damit, wenn man mir gesagt hat, ich soll die Quellen immer nennen. Khair inshallah. Von Anas radiallahu anhu, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte das schönste Benehmen unter den Menschen. Überliefert von Shaykhan. Wer sind die Shaykhan? Sag ich. Al-Bukhari und Muslim. Wenn man sagt, überliefert von Shaykhan, Al-Shaykhan, etnein, yani, ist Al-Bukhari und Muslim. Und wenn man sagt, Muttafaqun alayh, ist auch ein Hadith, der von beiden überliefert wurde. Okay? Überliefert von Al-Shaykhan und Abu Dawud und Al-Tirmidhi. Und an Safiyyat ibn Huyay, radiallahu anha, qalat, ma ra'aytu ahsana khuluqan min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sie sagte, ich sah niemanden, der ein schöneres Benehmen hatte, als wir. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Deswegen lobte ihm Allah azza wa jalla im Koran und sagte, wa innaka la'ala khuluqin azim. Und du hast wahrlich, du hast einen gewaltigen, einen schönen, einen großen Benehmen. Okay? Und Allah azza wa jalla sagte Muhammad, Allah sagt zum Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Sahaba. Passt auf. Er sagt, wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min ha. Und hättest du, wärst du hart, mit groben Herzen, dann wären sie von dir weggegangen. Wer sind sie? Sahaba. Die Sahaba, nicht wir. Die besten Menschen nach den Propheten. Ja? Sagt, hey, wärst du ein bisschen hart und grob, wären sie von dir weggegangen. Fa'fu anhum, so verzeihe ihnen. Washawirhum fil amr. Wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Und bitte für, vergebe ihnen, bitte für sie um Vergebung und und berate dich mit ihnen. Okay? Deswegen. Ich wollte irgendwas erzählen, inshallah. Okay? Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ah, ja, genau. Die Juden kamen zum Propheten. Juden kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten: Assalamu alaika, ya Muhammad. Sam ist von was? Von Sim. Sim ist was auf Arabisch? Gift. Gift sei auf dich. Ja, Muhammad. Der Prophet hat es verstanden. Sie konnten, weil sie so feig waren, weil sie in einem islamischen Land lebten, konnten sie die Feindschaft nicht offenkundigen. So haben sie gesagt, Assam. Assam und Salam ist ähnlich, ja, nee, kannst du ihm nicht belangen, ja. Verstehst? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wa alaikum. Sie sagten Assamu alaikum. Er sagte, wa alaikum, und auf euch. Aisha ist Ummul Mu'minin, unsere Mutter, die Mutter aller Gläubigen, Aisha radiallahu anha, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, ist wütend geworden. Sie hat gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschimpft wird. Ja? Sagte, wa alaikum assam wa la'na. Und auf euch sei Gift und Fluch. Ja? Was sagte der Prophet? Ja, Aisha. La takuni fahisha. Yani, sei nicht unhöflich. Yani, beschmutze deine Zunge nicht. So würden wir das heute sagen. Aisha sagte, hast du nicht gehört, was sie gesagt haben? Ja, du kommst auf mich. Der Prophet sagte ihr, habe ich ihnen nicht geantwortet? Ja, selbst wenn die Kuffar dreckig sind, selbst wenn die Kuffar unhöflich sind, selbst, nein, ich beschmutze meine Zunge. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفحش البذيء. Ein Mu'min schimpft nicht und verflucht nicht und beschmutzt seine Zunge nicht. Redet nicht unsittlich. Ein Mu'min redet nicht so. Und deswegen verletzt mich das immer, wenn ich höre, wie die Brüder manche Ausdrücke verwenden. Ha? Von Jahiliya noch, von Kuffar noch. Ha? Wenn ihm was runterfällt, sagt er, Khair Allah, wir sind in Gottes Haus, deswegen nehme ich diese Ausdrücke nicht in den Mund. Aber versteht ihr? Ha? Schau, dieser Kafir, dieser das und fängt an zu schimpfen. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wenn ich ihm dann sage, ach, ich rede nicht so, Der glaubt der Bruder, ich will den Kafir verteidigen. Es geht aber nicht um den Kafir, es geht um dich, Achi. Warum machst du deine Zunge schmutzig? Warum willst du deine Zunge schmutzig machen wegen einem Kafir? Ja, ne, minderwertiger geht's nicht mehr. Warum willst du deine Zunge dann beschmutzen? Wenn er eh schon deppert ist und wenn er schon schmutzig ist, ich sinke nicht auf seinem Niveau. Okay? Ich kann mit, ohne Schimpfen kann ich auch zurückreden. Oder zurückantworten, muss auch nicht reden. Versteht ihr? Warum muss ich hier? Halas, lass ihn. وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ بَرَكَ. Und wenn die Unwissenden mit ihnen sprechen, sagen sie Salam, Friede, sie gehen. Ja? Halas. Aber wenn ich jetzt auf diesem Niveau sinke, er schimpft und ich schimpfe, er schimpft und ich schimpfe, er schimpft, werden wir nie fertig. Und wallahi, ich habe keine Zeit für sowas. Der Tod rennt hinter mir. Und die Zeit, jede Sekunde, die vergeht, bringt mich an den Tod näher. Ich habe keine Zeit dafür. Schaut, anstatt dass ich schimpfe, sage ich Subhanallah. Subhanallah, ein Baum wurde mir in Jannah gepflanzt. Schaut, ein Wort. Khalas. Dann mache ich mir, wie nennt man das? Wohnungsversicherung oder wie nennt man das? Wohnvorsorge. Ja, genau. Wohnvorsorge, ja? Ich kümmere mich um meine Wohnung in Jannah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jetzt habe ich 3-4 Wohnungen. Mashallah. Nein, das geht nicht. Okay? Und an Ummul Mu'minin Aisha, als sie gefragt wurde über das Benehmen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte sie: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Sein Benehmen war der Koran. وهذه الكلمة للسيدة عائشة أو من هذه الكلمة للسيدة عائشة نعرف أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن. Das heißt, sein Benehmen ist der Koran. Bedeutet, sein Verhalten war die Folgung des Korans. Folgend des Korans. Okay? Und Ibn Kathir رحمه الله الحافظ ابن كثير رحمه الله sagt in seinem Tafsir ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm den Koran und folgte ihm die Befehle und die Verbote von ihm, ja, und auch passte sein Verhalten dem Koran an. Okay, ungefähre Bedeutung. Das heißt, egal was ihm der Koran befiehlt, tut er es, und egal was Koran ihm befiehlt, verbietet, macht er es nicht oder lässt er es. Okay? Von den schönen Verhalten auch, was leider viele Schwestern und Brüder vergessen haben, ist der Scham. Scham. Ja, heute in dieser Gesellschaft, in dieser verdorbenen Gesellschaft, ist Scham was Schlechtes. Na, was ist, schämst du dich oder was? Ja, ist was Schlechtes geworden. Nein, Scham. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt was? Wal haya'u min al-Iman. Haya ist eine Stufe vom Imam. Ich habe das Gefühl, das wird runterfallen. Gut, schon ein bisschen im Schuss. Okay. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, ich glaube, dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari. Er sagt, inna man adraka mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula, ist, idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Wenn du dich nicht schämst, dann mach was du willst. Das. Wenn sich jemand nicht schämt, خلاص. Scham, Achi. Scham, Uchti. Ja? Eine Schwester, die vor allen Brüdern so spricht, wo ist der Scham? Eine Schwester, die auf der Straße steht und schimpft und schreit, wo ist der Scham? Ein Bruder, ja, der sich nicht schämt, ja, wie seine Frau rausgeht oder wie seine Frau reingeht und wohin seine Frau geht, ja, und was seine Frau macht und was seine Kinder macht, was er selber macht. Ein Bruder, der sich nicht schämt, auf der Straße andere Frauen anzuschauen, während er mit seiner Frau geht. Wallahi, das ist eine Katastrophe. Wallahi, ein Bruder, der sich nicht schämt, er geht mit seinem Kind und schaut andere Frauen an. Was bringst du da dem Kind bei? Ja? Und mit Bruder meine ich jeden Muslim. Ja. Nicht Muslim, nicht Bruder auf dem Manhaj sein oder so. Aber jemand, ein Muslim. Okay? Das ist eine Katastrophe. Okay, von dem guten Benehmen ist auch, dass man Allah sich Allah völlig ergibt. Das ist auch von dem Adab des Islams. Ja? So wie Allah Azza wa Jalla sagt, man kann die Mu'minin, wala Mu'mina, idha qadha Allah wa Rasuluhu amra, an yakuna lahum al-khiyaratu min anfusihim, oder min amrihim. Okay? Das heißt, Allah Azza wa Jalla sagt, es geziemt sich nicht, es gehört sich nicht. Für einen gläubigen Mann oder Frau, wenn Allah und sein Gesandten was entschieden haben, dass er dann die Wahl hat. Du hast keine Wahl. Und was oft die Wahl, ja, so wie manche Idioten, ich waren, ja, und Salafisten, nicht Salafisten, ja, und was weiß ich alles, ja, die kommen und sagen, wir wollen eine Abstimmung machen. Ja. Was? Die nennen das, was, wie haben sie das genannt? Die Ghazwa der Urnen. Genau, die Ghazwa der Urnen. Also die Wahlurnen, ja. Schirkurnen. Ja. Ghazwa haben sie genannt, subhanallah, in Ägypten. Ja, sagen, da gab es eine Abstimmung, wollt ihr Allah Scharia, ja oder nein? Und die haben die Menschen dazu aufgerufen, daran teilzunehmen. Ja, nicht nur das, sondern sie haben gesagt, es gehört zu den größten Pflichten des Islams. Ja, ne, subhanallah, es gehört zu den größten Pflichten des Islams, Schirk zu begehen. Allahu Akbar. Ja? Wie geht das? Allah Azza wa Jalla sagt, es geziemt sich nicht, es gehört sich nicht, wenn Allah und sein Propheten was gesehen, entschieden haben, dass du noch die Wahl hast. Und die sagen, geh und wähle. Ja, ich akzeptiere Allah Scharia. Nein, ich akzeptiere sie nicht. Was gibt es noch größeren Kufr als das? Verständlich? Verstehst du? Ja, nee. Allah, Allah Scharia und Allahs Befehl, hä? Darüber werden nicht die Menschen, Allah, wenn Allah was entschieden hat, frage ich nicht um die Menschen um Erlaubnis, ob das umgesetzt werden darf, ja oder nein. Khalas, Allah hat es entschieden. Verstanden? Das ist von den schönen Verhalten, von den guten Verhalten. Okay? Und in anderen Vers sagt Allah Azza wa Jalla in Surah An-Nisa: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Aber nein, oder doch nein, bei deinem Herrn. Sie werden nicht eher Gläubige sein oder glauben, bis sie dich zum Richter über alles machen oder einsetzen, was zwischen ihnen strittig ist, und dann in ihren Herzen keine Bedenken gegen deine Entscheidung finden und sich völlig ergeben. Pass auf. Ja? Ich wiederhole den Vers nochmal, entschuldige. Allah sagt, nein, aber nein, bei deinem Herrn, Allah schwört bei sich selber. Ja? Er zuerst die Verneinung und dann der Schwur. Das ist ein, das bedeutet, dass jetzt kommt was Gewaltiges. Ja? Noch mehr, um es noch mehr zu bestätigen. Wenn ich dir sage nein, und wenn ich dir sage wallahi nein, kennst du das? Ja, yani khalas, entschieden, aus. Ja? Nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht eher gläubig sein. Sie werden nicht gläubige sein. Bis sie dich, ja Muhammad, zum Richter einsetzen. In alles, worüber sie streiten. Okay? Und dann, nicht nur das, nicht nur den Propheten als Richter einzusetzen, nicht nur das, sondern danach, ja, keine Bedenken gegen dein Urteil haben und sich völlig ergeben. Verstanden? Okay, wie setze ich den Richter, den Propheten als Richter ein? Koran und Sunna. Genau, Koran und Sunna. Indem ich seine Sunna und dem Koran folge und mich nach dem Koran und Sunna richte. Verstanden? Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah sagt, husnul khuluq ay husnul khuluq ma'a Allah wa husnul khuluq ma'a ibadillah. Fa amma husnul khuluq ma'a Allah fa an tatalaqqa ahkamahu ash-shar'iyyah bil ridha wa at-taslim wa an la yakuna fi nafsika harajun minha wa la tadhiqa biha dhar'a. Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah sagt was? Husnul khuluq, das gute Benehmen, ist in zwei Sachen geteilt. Das gute Benehmen gegenüber Allah und das gute Benehmen gegenüber die Diener Allahs. Was das gute Benehmen gegenüber Allah betrifft, so, dass du seine Scharia-Urteile, seine Scharia-Urteile annimmst, mit Zufriedenheit und Ergebung. Das ist das gute Benehmen gegenüber wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass du in deinem Herzen keine Bedenken und keine, dass das nicht unangenehm für dich im Herzen ist. Ja? und dass du keine Bedenken gegenüber hast. Okay? Das ist das gute Benehmen gegenüber wem? Allah subhanahu wa ta'ala. So, فإذا أمرك الله بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فأنت تقابل فإنك تقابل هذا بصدر منشرح. Das heißt, wenn Allah azza wa jalla dir irgendeinen Befehl gibt, Salat, Zakat, Siyam, Amr ma'ruf, Nahy an Munkar, Tawhid und so weiter, all das, du nimmst es mit Zufriedenheit und Freude auf. Okay? Das ist das gute Benehmen gegenüber wem? Allah. Und das gute Benehmen gegenüber den Diener Allahs ist, كف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه وغير ذلك. كف الأذى. Zuerst einmal, halte denn das Schlechte von dir, von den Menschen fern. Tu ihnen kein Leid zufügen. Von den Muslimen. Okay? Tu ihnen kein Leid zufügen. Ha? Und wenn sie dir Leid zufügen, dann sei geduldig. Deswegen gibt es eine Geschichte, eine Erzählung. Ich kann sie jetzt leider nicht ganz auswendig, aber Imam Ahmad, glaube ich, sagte zu Bishr al-Hafi, er sagte, ja, Bishr, كيف السلامة من الناس? Wie hat man die Ruhe von den Menschen? Ja, dass sie dir nichts Schlechtes mehr antun, dass sie dich in Ruhe lassen mit alles Schlechte von ihnen. Weißt du, was er ihm sagte? Er sagte, أنت تحمل أذاهم ولا تحملهم من أذاك شيء. Erstens einmal, ertrage das Schlechte von ihnen und lass sie nichts Schlechtes von dir ertragen. Das ist einmal das Erste. Okay? وأن تعطيهم من مالك ولا تأخذ من أموالهم شيئا. Und gebe ihnen von deinem Geld und nehme nichts von ihrem Geld. Und er sagte ihm noch eine Sache, ich weiß es nicht, dass du ihnen verzeihst oder so. Okay? Er sagte, Imam Ahmad nickte so mit dem Kopf und sagte, innaha la shadida, das ist schwer. Das ist schwer, dass ich das Leid der Menschen ertrage mit Geduld, aber ihnen nicht kein Leid von mir, nicht antworte mit dem Gleichen. Weißt du, was Bishr ihm sagte, als er ihm gesagt hat, das ist schwer? Er sagte, und nicht einmal dann bist du, hast du denn Ruhe. Ja, wenn du das alles machst, lassen sie dich auch nicht in Ruhe. Okay? Von den schönen Benehmen, das ist die dritte Sache, die ich heute von den schönen Benehmen ansprechen will, ist das gute Verhalten mit deiner Frau, mit deiner Familie. Okay? Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es haben mich in letzter Zeit viele Schwestern kontaktiert, die sich nur über ihre Männer beschweren. Und genauso haben sie mich Brüder kontaktiert, die sich über ihre Frau beschweren. Ja? Was ich damit meine ist, ja, der Bruder, der Mann, der beste Muslim ist der beste zu seiner Frau. So wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, خيركم خيركم li ahli wa ana خيركم li ahli. Und ich bin der Beste von euch zu meiner Familie. Okay? Dass du deiner Frau hilfst im Haushalt. Das ist keine Schande, das widerspricht nicht der Männlichkeit. Ja, sitzen und der Bauch wird größer und größer und die Frau ackert den ganzen Tag. Nein, Mama, das geht nicht. Das geht nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und dann, wenn du zum Bruder kommst, sagt er, ich habe viel zu tun. Ich komme von der Arbeit müde. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Gibt es jemanden, der mehr Verantwortung hatte als der Prophet? Er war Prophet und Staatsherr. Er hat zusammengekehrt. Ertrage ein bisschen, wenn deine Frau ein bisschen zickig ist. Khalas, ertrage es ein bisschen, ja, khalas. Wenn deine Frau ein bisschen schlechte Laune hat, ertrage es. So wie sie auch deine schlechte Laune erträgt. So wie sie auch deine schlechte Laune. Wie oft hat sie deine schlechte Laune ertragen? Wie oft? Khalas, hat sie einmal deine schlechte Laune, ertrage es. Ja? So wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er hatte ja mehrere Frauen. Für jede Frau gab es einen Tag. Okay? Eines Tages war er bei Aisha. Radiallahu anha. Okay, und da gab es eine Decke, die hat getrennt, zwischen, damit die Männer, wenn sie kommen, nicht auf die Frauen schauen. Ja? Und eine der anderen Frauen des Propheten, ich glaube Zainab bin der Jahshi, glaube ich, oder wer war das? Auf jeden Fall. Ja, hat gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Gäste hat. Und sie wusste, bei ihm zu Hause ist nichts. Ja? So wie Aisha radiallahu anha sagte, ein Mond und ein Mond und ein Mond vergangen, das heißt 3 Monate, und im Häuser des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wurde kein Feuer entzündet, das heißt zum Kochen. Sie waren arm. Sie hat gehört, er hat Gäste, hat was? Eine Schüssel, Schüssel sagt man? Schüssel, ja? Mit Milch geschickt. Klopft der Diener auf die Tür, tak, tak, tak, die und die schickt Milch. Aisha wurde eifersüchtig. رضي الله عنه. Und Kamran nahm die Schüssel und schmiss sie am Boden, dass sie zerbrach. Jeder andere von uns hätte ihr, du blamierst mich vor meinen Gästen, bam, hätte er eine gegeben. Ja? Was hat der Prophet gemacht? Er hat gelächelt. Ist am Boden gegangen, hat die Scherben aufgesammelt und schaut so zu den Sahaben und sagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Kalas, ja, die Sache hat sich erledigt. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, hatte mit seiner Frau Spaß gemacht. Nicht, der Bruder ist im Masjid, ja, voller Spaß, macht Boxen und tut hier herum, was weiß ich alles, und geht nach Hause. Warum? Die gute Laune hast du draußen, die schlechte Laune hast du drinnen. Machst du wie diese Kuffar-Frauen, ja? Sie schminken sich draußen und drinnen schauen sie aus, wie eine Kuh. Ja? Nein, die schlechte Laune lass sie draußen aus. Zu Hause sollst du lachen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann yumazihu ahlahu wa yulatifahum wa yuda'ibuhum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Spaß mit seinen Frauen gemacht, ja? Und zart mit ihnen umgegangen und er spielte mit ihnen. Ja? So hat er zum Beispiel zu Aisha, ja, hat er ihnen Nämchen gegeben, ja, einen Namen, Spitznamen gegeben, ja, so, ja, als Zeichen der Freundschaft und der Zartheit. Er hat immer Ya Aish gesagt. Nicht Ya Aisha, Ya Aish. Oder Ya Humaira. Oder Ya Ibn al-Siddiq. So. Verstanden? Aus Zartheit. Und dass er sich ihr annähert. Ja? Und er hatte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam duschte er und Aisha von einer einzigen Schüssel. Gemeinsam. Ohne dass er sagte. Verstehst? Stoßen, abstoßen, sobald er langsam ist. Ja? Und dann machte er mit ihr Spaß, sagt, lass für mich. Und sie sagt, nein, lass für mich. Ja? So gehört sich das. Und er spielte mit Aisha so, dass er mit ihr Wettrennen machte. Und immer, ja, hat sie gewonnen. Ja, weil Aisha war ja eine Jünger. Ja? Und einmal gewann er. Und dann sagte er, das ist für das. Verstanden? Und er hatte, wenn sie getrunken hat, hat er vom gleichen Schüssel, hat er seinen Mund an die Stelle ihres Mundes gegeben und von der gleichen Stelle getrunken. Ja? Und Fleisch hat er von der gleichen Stelle gegessen, von ihr, nachdem sie gegessen hat. Und selbst als sie ihre Regel hatte, ja, hat er seinen Kopf auf ihren Schoß, ja, gelegt und las Koran. Okay? Und sogar Beischlaf, ja, alles, ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch sagt, das heißt, er führte den Beischlaf ohne, während die Frau angezogen ist, sagen wir es mal so. Ja, ne, ohne, das ist jetzt nicht für euch, ja? Das verstehe ich. Ist egal, okay, das heißt, wie soll ich ihm das jetzt erklären? Egal, okay? Das heißt, er sagst du mir nachher? Nein, das geht nicht, das kann ich dir. Das heißt, ohne einzuführen, okay? Ohne reinzuführen. Okay, egal. Okay. Egal. Khalas? Du bist noch zu jung dafür. Okay, inshallah. Das heißt, wie nennt man das auf Deutsch? Vorspiel? Ja. Ja, Vorspiel halt. Egal. Vergiss es. Das ist immer so, wie ich es erklären. Wenn du mich anschaust, Bruder. Allah muss da ein Khair, inshallah. Okay? Und er küsste seine Frauen auch während er fastend war. Okay? Während er was? Während er gefastet hat. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte seine Kleidung selber genäht. Wenn sie zerriss. Nicht da, nee. Okay? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Manche der Salaf sagte, für mich ist es Ibadah, wenn ich den Müll raustrage. Schatz, ja, den Müll raustrage, khalas. Deswegen, das ist die Brüder zu den Frauen. Seid gut zu euren Frauen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von seinen letzten Worten, war was? Seid gut zu den Frauen. Seid gut zu den Frauen. Okay? Sei gut zu deiner Frau, sie ist deine Frau. Die näherste Person zu dir, die auf dieser Welt. Sie kennt deine Geheimnisse, sie beschützt deine Geheimnisse, sie schützt dich in deiner Abwesenheit. Ja? Erzieht deine Kinder, bewahrt dein Geld. Was? Wie viel hat sie von dir ertragen? Und dazu möchte ich auch kurz anspringen, seid gut zu euren Müttern. Eure Mütterbrüder. Sagst du mir, meine Mutter ist Kafir oder meine Mutter? Wallahi, egal. Egal. Trotzdem sei gut zu deiner Mutter. Ja? Ich rede nicht mit dir, ich rede mit allen. Okay? Hier sind auch, wie viele? 26 Menschen auch hier. Okay? Okay. Egal wie deine Eltern sind, ja, gehorche ihnen nicht im Kopf. Aber sogar das Wort Uff, das ist verboten. Allah nannte es im Koran. So wie einer kommt und der schlägt seinen Vater fast und beschimpft seinen Vater die ganze Zeit. Und ich sage ihm den Vers, ich sage, ja, ach ja, Allah, also sag nicht einmal Uff. Er sagt mir, ich habe nicht Uff gesagt. Du hast schlimmer als Uff gesagt. Allah sagte, nicht einmal Uff darfst du sagen. Nicht, dass du verstehst, ich mache, was ich will, aber Uff sage ich nicht. Okay? Auch die Schwestern. Auch die Schwestern. Seid gut zu einem Männer. Bewahrt sie. Und yani, schaut, dass ihr ihnen das Leben leichter macht. Nicht die Frau ist immer schlecht gelaunt und egal, schreit herum und hat keine Lust auf nichts. Komm, geh mal spazieren. Nein. Komm, mach was. Nein. Egal was. Nein. Ja, und während sie aber, wenn sie mit ihren Schwestern ist und mit ihren Freundinnen ist, ist sie gut gelaunt. Ja, das geht nicht. Oder die Frau will immer shoppen gehen. Shoppen, shoppen, shoppen, shoppen, shoppen. Und der Mann hat kein Geld mehr. Ja, nee, ein bisschen Rahma, unsere Schwester. Ja, ein bisschen Rahma. Ja, und verschwendet nicht so viel Geld, Wallahi. Wallahi, ich habe heute gesehen, ja, mir hat man heute Kleidung gebracht. Ja, von einem Haushalt. Wallahi, von einem Haushalt. Und sagt man mir, das sind Kleidung, die wir nicht brauchen. Die ziehen wir nicht an. Drei große Müllsäcke. Drei große Müllsäcke voll mit Kleidung, die sagen mir und die schwören mir, die meisten davon wurden gar nicht einmal getragen. Wallahi, das ist eine Katastrophe. Während unsere Geschwister in Somalia verhungern. Wallahi, das ist eine Katastrophe. Deswegen ein Anruf, ein Aufruf an die Frauen, an unsere Schwestern, an unsere edlen Schwestern. Ja? Wallahi, verschwendet nicht. Denn ihr werdet darüber befragt. Ja? Und so, und eine Schwester, ja, die anderen Schwestern erzählt, was mit ihrem Mann passiert, oder wie ihr Mann ausschaut, oder ob er dick oder dünn ist, oder das macht, ja? Oder ob er, was er ihr alles gesagt hat oder angetan hat, oder so. Wallahi, das ist eine große Sünde, eine gewaltige Sünde. Deswegen hütet eure Zungen, Schwestern, und auch die Brüder, genauso. Ja? Brüder, die ihre Frauen schlagen, mitten in der Nacht und rausschmeißen, Wallahi. Ja, sogenannte praktizierende Brüder, ja, seine Frau ist schwanger, ja, schlägt er sie und schmeißt sie aus der Wohnung raus, oder die Frau war gezwungen, aus der Wohnung rauszufliehen, und dann, als sie zurückkommt, ja, mit ihren Eltern, finden sie den Bruder schlafen. Subhanallah, das ist eine Katastrophe. Ja, Schwestern, Wallahi, wenn ich euch zeige, welche E-Mails ich von Schwestern bekomme, ha? Was Schwestern auf Salafi-Media schreiben und sich beschweren, Wallahi, das ist eine Katastrophe. Und dieser Bruder trägt zwei Sünden. Erstens einmal, er macht Unrecht gegenüber seiner Frau. Allah Azza wa Jal sagt, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Das ist ein gewaltiger Vertrag, dieser Ehevertrag. Das ist nicht eine leichte Sache. Ha? Er macht Unrecht gegenüber seiner Frau und er bekommt eine zweite Sünde, weil er den Islam beschmutzt. Wenn eine Frau, die Niqab trägt, mitten auf der Straße ohne Schuhe läuft, ja, was für ein Bild ist das? Und vielleicht der Mann mit dem Bart hinter ihr herrennt, Wallahi, das geht nicht. Wallahi, das geht nicht. Ein Bruder, ein Muslim, schlägt niemals seine Frau. Was, willst du den Mann spielen? Komm her in Masjid und zeig deine Männlichkeit. Aber auf deine Frau bist du jetzt ein Löwe? Ja, ein Bruder hat seine Frau Windel weggeprügelt, wirklich. Er war mit uns im Gefängnis, er kam deswegen ins Gefängnis. Ja? Ich sage ihm, was hast du ihr angetan? Er sagt, Wallahi, ich habe ihr nichts getan, sagt er. Ich dachte, er ist wirklich unschuldig. Aber mit der Zeit merkst du, im Gefängnis alle sind unschuldig. Ja, ne? Inshallah. Niemand hat was getan. Ja? Ich sage ihm, was hast du ihr wirklich getan? Komm, lass diese ägyptische Spielchen, sage ich. Ich bin Ägypter, du bist Ägypter. Lass mal das, ja? Ich kenne mich schon aus. Er sagt, Wallahi, ja, Achi, ich habe nur mit dem Gürtel, nein, nicht einmal mit dem Gürtel, mit dem Kabel, mit diesem Stromkabel, habe ich ihr einmal hier und einmal hier und einmal hier und hier. Was hast du ausgelassen, Jan? Er hat sie, wallahi, Jani, er hat sie windelweich geprügelt. Ich sage, warum hast du sie geschlagen? Weißt du, was er mir sagt? Arbeitsstress. Er lässt seinen Arbeitsstress an seine Frau raus. Und dann wundert er sich, der Bruder, dass die Frau die Scheidung macht. Wallahi, das geht nicht. Das geht nicht. Genauso geht das nicht, dass eine Frau ihren Mann schlägt. Ja, nee, das ist eine andere Katastrophe. Vor einiger Zeit kam ein Bruder in Ägypten zu einem Chef und sagte, meine Frau schlägt mich. Hat ihm gesagt, raus hier. Was soll er ihm sagen? Seine Frau hat ihm geohrfeigt, ja. Was soll er mit ihr machen? Sag, du fragst mich? Ja, nee, raus hier. Kein Inshallah. Auf jeden Fall. Das ist inshallah das, was ich ganz kurz über Akhlaq sagen wollte. Wallahi, diese Akhlaq-Sache ist keine Kleinigkeit. Ja, genauso wie ein Bruder, der auf der Straße geht und die ganze Zeit herumspuckt. Das gehört nicht von Akhlaq. Oder ein Bruder, der auf der Straße geht und isst. Und sein Bad ist voll mit Essensresten und vielleicht Soße noch auf den Schnurrbart. Das geht nicht, Akhlaq. Wallahi, das geht nicht.